nachdem man sodann die Lade Gottes hineingebracht und in dem Zelte, das David für sie errichtet, aufgestellt hatte, brachte man vor Gott Brandopfer und Heilsopfer dar. Und als David mit der Darbringung des Brandopfers und der Heilsopfer zu Ende war, segnete er das Volk im Namen Jahwes und teilte allen Israeliten, Männern wie Weibern, jedem einen Laib Brot, ein Stück Fleisch und einen Traubenkuchen aus. Er bestellte aber welche von den Leviten zu Dienern vor der Lade Jahwes und dass sie Jahwe, den Gott Israels preisen, ihm danken und ihn rühmen sollten, Asaf, das Haupt, und Sachaja, den zweiten im Range nach ihm, Jael, Semiramot, Jehiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom und Jael mit ihren Instrumenten, Harfen und Zithern, während Asaf die Zimbeln, die Priester Benaja und Jahasil aber beständig die Trompeten vor der Lade mit dem Gesetze Gottes erschallen ließen. Damals, an jenem Tage, übertrug David Asaf und seinen Brüdern zuerst, das Danket Jahwe, zu singen. Vergil. PS 105,1 FF 96, 1b, 13a. 106,1 und 47 F. Danket Jahwe, ruft seinen Namen an. Macht unter den Völkern seine Taten kund. Singet ihm. Lobsinget ihm. Redet von allen seinen Wundern. Rühmet euch seines heiligen Namens, es freue sich das Herz derer, die Jahwe suchen. Fragt nach Jahwe und seiner Stärke, sucht beständig sein Angesicht. Gedenkt seiner Wunder, die er getan, seiner Zeichen und der Urteilssprüche seines Mundes, Nachkommen Israels, seine Knechte Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er, Jahwe, ist unser Gott, über die ganze Erde ergehen seine Gerichte. Gedenket ewig seines Bundes, des Wortes, das er verordnet hat, auf tausend Geschlechter, des Bundes, den er mit Abraham geschlossen, und seines Schwurs an Isaak. Und er stellte ihn für Jakob als eine Satzung hin, als einen ewigen gültigen Bund für Israel, indem er sprach, dir will ich das Land Kanaan verleihen als euer erbliches Besitztum. Als ihr noch gering an Zahl wart, gar wenige, und als Fremdlinge darin waltet. Und sie zogen von Volk zu Volk und von einem Königreiche zu einer anderen Nation. Er gestattete niemandem, sie zu bedrücken, und strafte um ihretwillen Könige. Tastet meine Gesalbten nicht an und tut meinen Propheten kein Leid. Singt Jahwe, alle Lande. Verkündet von einem Tag zum anderen sein Heil. Erzählt unter den Heiden seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wunder. Denn groß ist Jahwe und hoch zu loben und furchtbar ist er über alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Götzen, aber Jahwe hat den Himmel geschaffen. Majestät und Hoheit sind vor seinem Angesicht, Stärke und Frohlocken an seinem Wohnsitz. Gebt Jahwe, ihr Völkergeschlechter, gebt Jahwe Herrlichkeit und Stärke. Gebt Jahwe die Herrlichkeit, die seinem Namen gebührt, bringt Gaben und kommt vor sein Angesicht. Werft euch nieder vor Jahwe in heiligem Schmuck, erzittert vor ihm, alle Lande, auch hat er den Erdkreis gefestigt, dass er nicht wankt. Es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke, und man spreche unter den Heiden, Jahwe ward König. Es brause das Meer und was es füllt, es jauchze das Gefilde und alles, was darauf ist. Alsdann werden jubeln alle Bäume des Waldes vor Jahwe, denn er kommt, die Erde zu richten. Danket Jahwe, denn er ist gütig, denn ewig währt seine Gnade. Und sprecht, hilf uns, o Gott, der du unsere Hilfe bist, und sammle und errette uns aus den Heiden, dass wir deinem heiligen Namen danken und deines Lobpreises rühmen. Gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, von Ewigkeit bis zu Ewigkeit. Und alles Volk sprach Amen. Und einen Lobpreis Jahwes. Und er ließ Asaf und seine Brüder dort vor der Lade mit dem Gesetze Jahwes, damit sie beständig den Dienst vor der Lade verrichteten, so wie es ein jeder Tag erforderte, Obed-Edom aber, den Sohn Jedithuns, und Hosa und ihre Brüder, 68 an der Zahl, als Torhüter. Den Priester Zadok aber und seine Brüder, die Priester, ließ er vor der Wohnung Jahwes auf der Opferhöhe zu Gibeon, damit sie Jahwe regelmäßig, am Morgen und am Abend, auf dem Brandopferaltare Brandopfer darbrächten. Und alle Vorschriften des Gesetzes Jahwes, das er Israel anbefohlen hat, erfüllten. Und mit ihnen waren Heman und Jedutun und die übrigen Auserwählten, die namentlich bezeichnet waren, um Jahwe Dank zu sagen, dass seine Gnade ewig wäre. Und mit ihnen waren Trompeten und Zimbeln für die Musiker und die Instrumente für die Gotteslieder, die Söhne Jedutuns aber waren für das Tor. Darauf ging jedermann im Volke heim. David aber wandte sich, um seine Familie zu begrüßen.